So sehr wir es auch probieren, wir kommen von diesem komischen 750-Jahre-Rummel einfach nicht weg. Geburtstag war ja eigentlich heute. Geburtstagsfeiern waren für unseren Reporter Uli Josner immer schon ein Albtraum. Solcherlei Festivitäten brachten ihn früher schon zum Ausflippen. Eigentlich hatte er uns versichert, er sei mittlerweile darüber hinweg. Ansonsten hätten wir ja noch gar nicht zum Festakt zum 750-jährigen Geburtstag Berlins hingeschickt. Aber wir sahen uns denn am Nachmittag doch schwer getäuscht. Was er uns nämlich abgeliefert hat, ist doch reichlich wirr. Und er selbst scheint seither auch nicht mehr ganz zu ticken. Er erklärte nämlich der erstaunten Redaktion, er hätte so etwas wie einen deutsch-nationalen Kulturblabla aufgenommen, der fest in der Wertegemeinschaft der NATO verankert sei. Er hätte sich auch als Berliner nicht gegen diese vitalen Spannungen wehren können, denen wir Berliner ausgesetzt sind. Das hat Oberhäuptling Kohl heute so gesagt. Irgendwie scheint er alles durcheinander gebracht zu haben. Uli bestand jedoch darauf, diesen Beitrag zu senden, als einen Wunschtraum, wie er sich ausdrückte. Es muss aber wohl doch eher ein Albtraum gewesen sein. Das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung und das Presse- und Informationsamt des Landes Berlin teilen mit. In Berlin wurde heute das Deutsche Historische Museum feierlich aus der Taufe gehoben. Im Reichstagsgebäude fand ein Festakt zur Gründung des Museums statt. Die Unterzeichnung einer Gründungsvereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Land Berlin stand im Mittelpunkt der Feierstunde. Bundeskanzler Helmut Kohl und der regierende Bürgermeister von Berlin, Eberhard Diepgen, setzten ihre Unterschriften unter das Dokument. Das Deutsche Historische Museum ist das Geschenk der Bundesrepublik Deutschland an das Land Berlin zum 750. Geburtstag der Stadt. Geschenk der Bundesrepublik Deutschland an Berlin. Aber es ist ein gewolltes. Wir, die Bundesregierung, vor allem ich selbst und der Berliner Senat und hier vor allem auch der regierende Bürgermeister, haben, ich glaube, ich darf das sagen, zielstrebig und behutsam zugleich dieses Werk auf den Weg gebracht. Und damit es keinen Zweifel gibt, wir werden es ganz entschieden auch nach dem Zeitplan zu Ende führen. Nun gibt es in Berlin bereits ein Museum für deutsche Geschichte unter den Linden im Zeughaus. Was hier bei uns entsteht, ist kein Gegenmuseum in dem Sinne, dass einer geschossenen Ideologie eine andere gegenübergestellt wird. Es gibt nur eine gemeinsame Geschichte der Deutschen. Eine lange, eine wechselvolle, aber vor allem eine fortdauernde Geschichte. Deutschland, Deutschland, über alles, über alles in der Welt, von der Mars bis an die Himmel, von der Elz bis an den Berg. Die Standortentscheidung werde ich als bewusste Hinwendung des Teilstaates Bundesrepublik Deutschland, eine bewusste Hinwendung der Bundesregierung zur Mittellage Deutschlands in Europa und zur Rolle Berlins als Hauptstadt der deutschen Nation. Aus dem Begriff Mitteleuropa darf, wie Josef Rovar es treffend formuliert hat, keine gefährliche Sprengladung gegen die politische Integration des Europas der Freiheit werden. Es kann und darf für uns keine wertneutrale Staatsräson mehr geben. Die Trennlinie, die gegenwärtig Europa durchzieht, ist die Trennlinie zwischen Demokratie, Diktatur, zwischen Freiheit und Unfreiheit. Dazwischen gibt es auch für uns Deutsche kein Mittelweg. Hier, die offiziellen Konstituenten, wer braucht noch Beine? Heute, meine Damen und Herren, blickt Berlin auf 750 Jahre Geschichte zurück. Ich bin sicher, dass diese großartige Stadt nicht nur eine bedeutende Geschichte hinter sich gebracht hat, sondern dass hier eine lange Periode bedeutender Geschichte vor sich sehen kann. Denn ich weiß und Sie alle wissen es auch. Wenn dieses hier, meine Damen und Herren, nicht ein so feierlicher Festakt wäre, dann würde ich etwas schnoddrig sagen, kein Grund zur Verzweiflung. Aber im Ernst. Dieses abstoßende Bauwerk wird nicht Bestand haben. Ein Unterfangen, das die Besten braucht. Und alle sind aufgerufen, mitzutun.